Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 578 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 578 111. Ja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Vergewaltigt und schwanger. Ich möchte gerne mit Frauen sprechen, die vergewaltigt wurden und daraus eine Schwangerschaft entstanden ist. Wie habt ihr euch verhalten? Habt ihr das Kind ausgetragen? Habt ihr abgetrieben? Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die Resultat einer Vergewaltigung sind und vielleicht auch mit einem Vergewaltiger. Meine Telefonnummer 0800 567 811 und die Faxnummer 0800 567 810. Erste Anruferin Franziska. Franziska ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Also wie du schon gerade gesagt hattest, ich bin das Resultat einer Vergewaltigung. Mhm. Seit wann weißt du das? Seitdem ich 16 bin, also ziemlich spät eigentlich, habe es aber eigentlich von Anfang an immer gespürt, dass irgendwie da was nicht ganz in Ordnung ist. Mhm. Wie kam das dann mit 16? Wie hast du es dann genau und dann endgültig auch erfahren? Vielleicht müsste ich ein bisschen vorgreifen. Also meine Mutter war damals mit einem Alkoholiker verheiratet. Mhm. Und mit dem hatte sie eine 2-jährige Tochter und ja, dann ist sie ausgezogen zu ihren Eltern und die haben sie wieder zurückgeschickt. Ja, nun geh mal wieder hin und rette mal die Ehe und so schlimm ist das ja nicht und versucht mal wieder was, ja, und dann ist er halt betrunken nach Hause gekommen. Sie hatte schon irgendwie im Kinderzimmer gelebt und Türe zu und er ging dann hin und hat die Türe eingetreten und hat sie dann halt vergewaltigt. Mhm. Also eigentlich ihr eigener Mann. Mhm. Und dann hat sie erstmal mit jemandem darüber gesprochen und ist dann direkt ausgezogen aber auch und damals halt einen Bekannten gehabt und der hat ja dann halt geholfen, eine Wohnung zu finden und dass halt nicht so alleine ist und mhm. War das denn für deine Mutter damals ein Thema, dich abtreiben zu lassen? Also im Nachhinein habe ich mal gehört, dass angeblich der Arzt gesagt hatte, als sie mit mir im 7. Monat war, ich hätte einen zu kleinen Kopf und könnte eventuell behindert sein und da könnte man was machen. Und damals aber der Bekannte hat dann damals gesagt, die sind sich dann auch wohl näher gekommen. Mhm. Und er hat dann gesagt, nee, wir kriegen das Kind, ich helfe dir dabei. Mhm. Und, na gut, da warst du im 7. Monat. Da war deine Mutter schon im 7. Monat. Aber vorher meine ich. Sie ist eine Person, die sehr nach der Öffentlichkeit geht. Sie hat ja bis dato auch nie mit niemandem darüber gesprochen. Mhm. Und ich habe ihr mal gesagt, warum hast du mich nicht weggegeben? Dann hätte ich mit Sicherheit eine bessere Kindheit gehabt. Weil ja, sie hat auch immer. Wie war deine Kindheit? Du hast gerade gesagt, dass du schon irgendeine Ahnung hattest, dass irgendwas nicht stimmt. Sehr gewalttätig. Also meine Mutter hat sehr viele Aussetzer gehabt und war immer gestresst, 3 kleine Kinder und ja, mit Gürtel halt. Und Hat sie die anderen Kinder genauso behandelt wie dich? Also meine jüngere Schwester, die war sehr schwer erziehbar, die hat sie auch oft, hat sehr darunter gelitten und die ältere eigentlich auch, aber gerade mit mir, also mit den Jahren wurde das dann ein bisschen weniger bei den anderen, aber mit mir, da war immer irgendwie, da sagt sie auch manchmal, du bist wie dein Vater, weil ich habe das erst mit 8 Jahren erfahren, dass ich einen richtigen Vater habe, weil der Bekannte, den hat sie später auch geheiratet, das ist auch mein Papa in dem Sinne, weil den habe ich auch total lieb gewonnen, die sind mittlerweile immer noch verheiratet und sie hat damals, als du 8 warst, zu dir gesagt, du bist wie dein Vater. Was für eine Vorstellung von Vater hattest du denn damals? Keine, sie hat mir dann irgendwann ein Bild gezeigt und meine Oma hat mir dann erzählt, was für ein schlimmer Mensch der gewesen ist und hat mich eigentlich dann immer mit ihm identifiziert. Aber nur im Negativen, weil sie immer gesagt hat, du bist so wie dein Vater, im Negativen halt. Ne? Würdest du so weit gehen, dass du schon sagst, dass du unter euch Geschwistern letztendlich so das schwarze Schaf warst? Heute noch. Gab es Wärme zwischen dir und deiner Mutter, Zärtlichkeit, als du kleiner warst? Teilweise, sie hat sich Mühe gegeben, aber es war nie ehrlich. Also es kam nie so, wenn man sie braucht, dann ist sie nicht da gewesen. Also es war immer so, kein Vertrauen zu ihr und nichts. Also was für eine Vermutung hattest du denn? Du sagst, irgendwas lag da für dich in der Luft, aber wie? Ich habe das dann irgendwie so darauf gemünzt, dass sie halt sagte, du bist wie dein Vater, weil er halt so schlimm war, so, dass ich das erstmal darauf gemünzt hatte. Ne? Und mir wirklich sehr viel Mühe gegeben habe, als Kind immer ihr alles recht zu machen, immer ehrlich zu sein, nie irgendwie was verkehrt zu machen. Mhm. Es hat nie ausgereicht. Es war immer irgendwas falsch. So, jetzt kam das 16. Lebensjahr, genau. Und dann wurde es aufgeklärt. Wie genau passiert sie das? Sie hatte immer einen Spruch gesagt, aber auch eher so zu den anderen Kindern. Das war mir aber damals nie so aufgefallen. Kind der Liebe und des Leichtsinns, sagte sie immer. Was sagte sie? Kinderliebe? Kind der Liebe und des Leichtsinns. Kind der Liebe und des Leichtsinns. Das sagte sie aber auch eigentlich immer nur zu den anderen Geschwistern. Mhm. So, wenn die mal irgendwas angestellt haben oder so, ne? In jedem Fall kam ich von der Lehre nach Hause, da hatte ich die Hotelfachlehre gemacht gehabt und sagte dann zu ihr so, Mama, meine Chefin sagt denselben Spruch wie du. Mhm. Weil das erste Mal war, dass ich jemand anders denselben Spruch gehört, du bist kein Kind der Liebe und des Leichtsinns. Und dann hat sie mir das so richtig schön an den Kopf geknallt. Ne? Direkt dann, nachdem du das von der Chefin erzählt hast. Das kam aus ihr raus, als wenn sie es schon lange mal sagen wollte. Mhm. Und so, jetzt ein 16-jähriger junger Mensch, junges Mädchen wie du, kriegt das dann so unvermittelt vor den Kopf geknallt. Wie hast du das denn verarbeitet? Irgendwo war es die Wahrheit, ne? Also irgendwie... Wie hast du spontan, hast du geweint? Hast du gesagt, das glaube ich nicht? Wütend, ja, wütend und habe danach aber ein bisschen mehr Verständnis für sie gehabt, für all die Zeit. Also, warst du wütend auf sie oder auf den Mann? Auf beide. Mhm. Warum auf... Weil sie mich nicht weggegeben hat. Mhm. Nur wegen der Außenwelt, weil dann alle gesagt hätten, ja, wie kann denn die Mutter das Kind weggeben? Ich habe also das ist der Hauptvorwurf an deine Mutter, dass sie dich nicht hat in ein Heim gegeben oder zur Adoption freigegeben. Sie wollte mich immer mal wegbringen. Also das war immer so, dass sie gesagt hat, ich fahre dich jetzt in ein Heim, ich komme mit dir nicht mehr klar. Und ja, es war also schon so, dass sie mich eigentlich kaum ertragen konnte um sich herum. Also es war schon schlimm. So, nun sind viele Jahre vergangen, heute bist du 24 Jahre alt. Mhm. Hast du mal nachgeforscht, um deinen leiblichen Vater kennenzulernen? Der wohnt nämlich auch im Dorf weiter und es war immer irgendein Thema, dass man den halt schon mal auf öffentlichen Veranstaltungen, das ist dein Vater und so, gucken wir mal an. Und man ist schon irgendwo neugierig und spätestens, als ich dann selber ein Kind hatte, habe ich den Kontakt schon mal zu ihm gesucht, weil ich halt auch eine andere Seite hören wollte. Er war zu dem Zeitpunkt auch schon 6 Jahre trocken. Wusste er denn überhaupt, dass aus dieser Vergewaltigung damals ein Kind, dass es da, das wusste er? Ja, er sagte mir, er könnte sich nicht genau daran erinnern, aber es könnte schon so gewesen sein. Also er hat es nicht ganz abgestritten, aber er kann sich an den Tatvorgang nicht mehr erinnern. Also Also er sieht es nicht als Vergewaltigung, weil er sich nicht erinnert. Es ist auch schöner so zu sehen, ne? Wenn man es jetzt nicht irgendwie immer so alkoholisiert und also mir hat der Kontakt nicht so gut getan. Also ich Was empfindet man denn? Was hast du da empfunden, als du zum ersten Mal diesem Mann gegenüberstandest? Ich bin Fremder, also auch keine Aggression oder einen Hass gar. Nee, eigentlich eher gegen meine Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das von ihr auch die ganze Zeit gespürt habe. Ne? Wie ist denn heute, auch Jahre später, dein Verhältnis zu deiner Mutter? Die Bekannte, kann man sagen. Ich habe ja, wie gesagt, das Kind oder beziehungsweise jetzt noch einen zweiten. Und die Bekannte. Also wenn man sie braucht, lässt sie einen immer noch im Stich. Und Hauptvorwurf geht an die Mutter. Der Hauptvorwurf geht an die Mutter, komisch, aber es ist so. Also ist unbeschreiblich. Du hast heute selbst zwei Kinder. Ja. Nach dem, was du mitgemacht hast, vermute ich, dass man dann mit den eigenen Kindern etwas ganz Besonderes machen möchte. Ja, ganz genau. Was ist schwer manchmal, weil man manchmal in Stresssituationen dazu neigt, schon so wie seine Mutter zu sein. Und ich habe mir dann Bücher zugelegt und versuche immer tief durchzuatmen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also die werden ohne Gewalt großgezogen und das... Ich konnte mir vorstellen, dass man dann ein Anliegen hat, die Kinder besonders liebevoll aufzuziehen. Richtig, vielleicht sogar dann zu viel des Guten tut. Und sie man sagt mir, ich wäre eine zu behütete Mutter. Also ich hätte Vertrauen in meine Kinder, wenn der Kleine dann da fällt, dann springe ich immer direkt und lasse nicht unbedingt seine eigenen Erfahrungen machen. Ne? Nochmal eine Frage, ganz zurück in die Vergangenheit. Als das damals passiert ist, deine Mutter hat... deinen Vater nie irgendwie angezeigt oder ist gar nichts gelaufen. Das war damals kein Thema. Eine Vergewaltigung in der Ehe, sowieso ein Tabuthema. Stimmt, und genau, in der Zeit, Also damals bin ich halt mit 16,5 dann ausgezogen, weil für sie war das wie so ein Freizeit, Fahrschein, irgendwie, dass sie das halt ausnutzen konnte. Jetzt weiß sie eh Bescheid, jetzt kann ich mal richtig loslegen. Und das habe ich dann psychisch nicht mehr ausgehalten und auch halt körperlich eventuell und bin ich halt mit Jugendamt und allem drum und dran ausgezogen. Im Alter von 16 Jahren? 16,5 war ich da. Und das hat sie mir bis heute noch nicht verziehen, dass das halt öffentlich gemacht worden ist, ne? Weil sie ist auch sie geht gerne in die Kirche und ist da hoch arrangiert. Und also kein Mensch von außen würde denken, dass sie für ein Doppelleben eigentlich führt. Ne? Demzufolge wird sie auch wahrscheinlich nicht sehr offen mit dir gesprochen haben. Zum Beispiel über ihre Gefühle, als du gerade geboren wurdest. Nee, auf der Welt ja noch nie. Nee. Weil das frage ich mich auch, was geht denn so einer Frau vor, die dann ein Kind bekommt, was sie eigentlich gar nicht haben will? Mhm. Ne? Wenn sie es geboren hat und es liegt vor ihr oder sie hat es in der Hand, was fühlt sie? Sie leben halt auch noch irgendwo ähnlich, behauptet sie immer. Mhm. Und das war für sie besonders schlimm die ganze Zeit, dass ich ihm halt auch noch irgendwie gleichen würde. Ne? Hab halt auch, sie sagte, sie hat sich versucht, irgendwie mir zu geben, sagte, ja, du hast auch gute Eigenschaften von ihm, musikalisch etc., fantasievoll und ja, manchmal so ein Klassenclown war ich halt früher immer, aber halt irgendwann hat sich das auch alles geändert. Ne? Dann. Aber du hast heute dein eigenes Leben. Ja, ich bin super happy. Deine Familie. Ja. Das ist sehr schön. Doch. Ich danke dir für den Anruf. Ich wünsche dir für deine Zukunft, deine Familie alles Gute. Ja, bist sehr sympathisch. Dankeschön. Danke sehr. Ja. Tschüss, Franziska. Okay. Tschüss. Jetzt habe ich den Lutz am Telefon, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Lutz. Ja. Guten Morgen Lutz. Das Thema heute Nacht heißt bei mir vergewaltigt und schwanger. Ja. Inwiefern betrifft dich das Thema? Und zwar, das betrifft mich insofern, ich kann davon ausgehen, ich bin blind und bin aus einer Inzestsache heraus entstanden. Wer ist denn deine Mutter, wer ist dein Vater? Meine Mutter und ihr eigener Bruder Hartmut haben also miteinander geschlafen, ja, sozusagen. Hat der Bruder deine Mutter vergewaltigt oder ist das wahr? Es ist so, meine Mutter hat an sich sonst so nie darüber gesprochen, aber weil meine Mutter mir bisher meinen leiblichen Vater verheimlicht hat, über all die Jahre, habe ich mit meiner Ehefrau vor etwa gut 2 Jahren mal einen Anwalt beauftragt, ihn doch mal meine Mutter fragen zu lassen, was die... Ach, du redest gar nicht mehr mit deiner Mutter? Nee. Du redest gar nicht mehr mit ihr? Nee. Was ist denn aus dieser Befragung geworden? War es eine Vergewaltigung damals? Sie hat dann eben die Adresse eben von besagten Herrn Hartmut Rösler, meinem Onkel, angegeben, dass er also mein leiblicher Vater sei, und hat daraufhin dann also gesagt, dass also in Schrift, also uns liegt auch ein Schriftstück in dieser Hinsicht vor, dass also der Beischlaf erzwungen worden ist, sodass man also von einer Vergewaltigung ausgehen kann. Sag mir noch mal jetzt ganz genau, du bist 39 Jahre alt, wann hast du das erfahren, dass da einiges... Ich habe das, um genau zu sein, am 3. Juli 1999 erst erfahren, überhaupt. Wie hast du es erfahren? Auf schriftlichen Wege durch unseren Anwalt, den wir eingeschaltet hatten. Ach, der Anwalt hat alles aufgeklärt. Ja, der hat alles, er hat alles aufgeklärt, weil meine Mutter sonst überhaupt mit mir nie darüber geredet hat. Sie hat praktisch meinen leiblichen Vater über ihn immer so das Mäntelchen des Schweigens gedeckt. Was hat man dir denn vorgegaukelt, wer dein Vater angeblich sei? Ja, da ist überhaupt nicht drüber gesprochen. Also deine Mutter war alleinerziehend? Ja, sie war im Grunde genommen mit einem Herrn Großmann verheiratet. Sie ist ja selbst eine Lutz, ich mach mal einen Vorschlag. Lass mal die ganzen Namen weg. Das sind Menschen, die können sich jetzt hier nicht wehren und die können nichts dazu sagen. Lass mal die Namen ganz einfach weg. Sie war im Grunde genommen zweimal verheiratet und ist im Grunde genommen auch jetzt noch mit dem zweiten Ehemann verheiratet. Also es war immer irgendein anderer Mann da, von dem du dachtest, das ist mein Vater. Ja, man kann es so sagen, dass es so ist. Gab es noch andere Kinder in der Familie? Es gibt noch zwei Schwestern, die sozusagen, zwei Mädchen, die sozusagen aus der ersten Ehe stammten. Zwei Schwestern. Wie alt war deine Mutter damals, als ihr Bruder sie vergewaltigt hatte, als die beiden miteinander waren? Sie ist 17 gewesen, als das. Ja, und wie alt war der Bruder? Der Bruder war also zwischen 18 und 19. Mhm. Deine Großeltern, also die Eltern deiner Mutter, haben die das denn mitbekommen? Ja, möglicherweise ja, aber haben nie darüber gesprochen. Also das war in der ganzen Familie ein absolutes Tabuthema. Ein absolutes Tabuthema, man hat nichts darüber gesprochen. Und da es eine inzestuöse Beziehung war, ist wahrscheinlich auch deine Blindheit erklärbar. Ja, sicher. Denn es ist so, ich bin im September 98, hat man mal wieder auf amtsärztlicher Weise, wie das so ist, mal wieder nachgeguckt, ob der Angeborene, weil das ja ein angeborener Glaukom ist, der damals schon immer von Kindheit her attestiert also ist. Du bist blind auf die Welt gekommen? Ja. Mhm. Ja. Und da kann man auch gar nichts dran ändern. Jetzt. Nee. Nein. Nee. Wie bist du denn aufgewachsen? Wie hat deine Mutter dich denn behandelt? Naja, ich sag mal so, von Kindheit her vielleicht immer noch ein bisschen so, nach dem Motto, naja, irgendwie noch so ein bisschen nach draußen zu präsentieren. Mhm. Aber du hast auch keine Zärtlichkeit, keine Liebe erfahren. Nee, so sie war ja eigentlich mehr oder weniger froh, weil ich ja in der Blindenschule in Karl-Marx-Stadt war, im Internat, wenn ich im Internat war, dass ich sozusagen für sie weg vom Schutz war. Wie viele Jahre hast du denn überhaupt bei ihr gelebt, bis du dann ins Blindeninternat kamst? Also ich habe im Grunde genommen bis 1968... Wie alt warst du da? Also fast sieben Jahre alt. Wo normalerweise jedes Kind wird ja normalerweise mit 6 Jahren eingeschult. Ach so, du warst dann sieben Jahre bei deiner Mama, bei deiner Mutter. Mama kann man gar nicht sagen, das klingt zu nett. Und bist dann quasi abgeschoben worden in das Internat. Da ist sie überhaupt erstmal der Verpflichtung, sagen wir es mal, nachgegangen, mich überhaupt einschulen zu lassen. Du weißt es ja nicht so lange, du hast gerade gesagt, dass du erst am 3.7.99 weißt, was passiert ist und wer dein Vater ist. Hast du seitdem Kontakt versucht noch aufzunehmen zu deinem Vater, so er noch lebt? Ich habe schon mal vorher, weil ja meine Mutter, sie hat ja immer so gesagt, sie stellte eine Behauptung in den Raum und meinte, der Hartmut sei für mein Entstehen verantwortlich, also so ungefähr so, als wäre er wie ein Mensch, der... Sag doch mal ganz einfach, hast du mit ihm Kontakt gehabt im letzten Jahr? Ich habe ihn mal angeschrieben, aber er hat darauf nicht geantwortet. Mhm. Warum ist denn jetzt der Kontakt zwischen dir und deiner Mutter vollkommen abgebrochen? Warum der ohnehin? Weil sie, als ich meine Frau kennenlernte, meine Ehefrau als solche nicht akzeptiert hat. Mhm. Und im Grunde genommen... bin ich am 22. Darf ich noch kurz fragen, warum hat deine Mutter deine Ehefrau nicht akzeptiert? Ja, ne, ich denke mal, sie hat meine Frau als Konkurrentin gesehen, wie das so bei Eltern behinderter Kinder oftmals ist, und konnte nicht loslassen. Mhm. Jetzt ist der Fall klar oder die Fakten liegen auf dem Tisch seit 1999. Hast du deine Mutter denn mal mit diesen Fakten konfrontiert? Was der Rechtsanwalt herausgefunden hat? Nö, sie ist ja selber damit konfrontiert worden. Aber es gab darüber kein Gespräch zwischen euch beiden, das meine ich. Wie sind denn deine Gefühle? Hast du Wut oder Zorn auf deine Mutter oder auf diesen Onkel? Ja, in jedem Fall, weil sie das ja im Grunde genommen verheimlicht hat über all die Jahre. Mhm. Vor allen Dingen, man muss ja auch mal Folgendes sehen. Wenn ich nicht weiß, wer mein leiblicher Vater ist, vor allen Dingen sollte mir in irgendeiner Weise was passieren, meine Frau oder wer auch immer praktisch für meinen, ich sag mal, letzten, wie auch immer, Willen zu sorgen hat, diesejenigen Personen könnten ja dann mal irgendwie von Medizinern irgendwann irgendwie befragt werden, wer ist der leibliche Vater. Glaubst du eigentlich deiner Mutter, dass das eine Vergewaltigung war? Oder bist du also da auch? So richtig glaube ich es nicht. Selbst auch unser Anwalt hat daran seinen Zweifel. Er sagt, dieses Ganze sei doch im Grunde genommen nur eine selbst in dem Schriftstück drückt er das auch so aus, sei nur eine Schutzbehauptung. Dann müsstest du doch eigentlich auch Wut haben auf deinen Vater, der auch gleichzeitig dein Onkel ist. Ja, sicher. Wir sind ja insofern noch dran. Wir wollen ja eigentlich, dass wir praktisch auf der Basis öffentlichen Druckerzeugens erreichen wollen, dass er überhaupt mal mit dem Vorwurf konfrontiert wird, weil er ja bisher davon überhaupt noch gar nichts weiß. Er weiß noch gar nichts davon. Weil man ja auch bewusst den Kontakt untereinander auch so in der Familie nicht unbedingt. Mhm. Was ist jetzt, Lutz, was ist jetzt dein weiteres Vorgehen? Willst du dich weiter mit dieser deiner Vergangenheit auch jetzt vielleicht sogar rechtlich, gerichtlich beschäftigen? Ja. Oder lässt du es jetzt so... Weil ich sehe das nicht mehr als rechtlicher Sicht, sondern ich sehe es auch aus der Sichtweise nämlich so, dass sogenannte Inzestopfer, egal wie auch immer dieses Inzestopfer entstanden ist, steht ja oftmals irgendwo alleine da. Mhm. So, keiner kümmert sich um die Opfer. Mhm. Die Täter werden immer eigentlich ja irgendwie verschont. Mhm. Ich weiß es gar nicht, ob es nicht Selbsthilfevereinigungen schon von Inzestopfern gibt. Wir wissen zumindest, dass es irgendwie eine Selbsthilfegruppe in Mannheim geben soll. Mhm. Und da wollen wir eigentlich erreichen, eben indem wir das versuchen wollen, öffentlich auch ein bisschen auf dem Podium zu heben. Mhm. dass diese Inzest-Selbsthilfegruppe in Mannheim den Rang in der, also wir stellen uns das zumindest so vor, den Rang in der Stiftung erhalten soll. So, jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Du hast gesagt, dass es so etwas gibt, dass es eine Selbsthilfegruppe in Mannheim gibt und du, deine Frau wahrscheinlich auch, scheint ja sehr, sehr engagiert zu sein. Ich kann dir von mir aus versprechen oder anbieten, wenn wir Anfragen bekommen, dass wir das gerne an dich oder an diese Gruppe weiterleiten, und euch in diesem kleinen Maße vielleicht unterstützen können. Das wäre günstig an uns das weiter. Das würden wir gerne machen. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Offenheit. Ja. Das ist ja auch ein sehr schweres Schicksal, was du da zu tragen hast. Sicher. Ich meine, wünsche dir jetzt für deine weiteren Bemühungen, was du auch weiter anstellen möchtest, wirklich von Herzen alles Gute und viel Erfolg, Lutz. Schönen Dom, ja. Alles Gute. Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 17 Jahre. Alexandra, guten Morgen. Guten Morgen. Alexandra, vergewaltigt und schwanger heißt mein Thema heute Nacht. Und du hast angerufen. Ja, ich bin im November letzten Jahres, da war ich zu dem Zeitpunkt von zu Hause abgehauen. Alexandra, mach mal bitte dein Radio oder den Fernseher ganz leise, sonst haben wir so ein Echo hinten drauf. Ja. Also nochmal, du bist voriges Jahr im November abgehauen. Ja, genau. Von zu Hause. Genau. Mhm. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt bei einem Bekannten gelebt, ca. 50 Kilometer von uns zu Hause weg. Mhm. Und ich bin abends spät, also war ziemlich spät, war schon nach 10, war halt auch ziemlich dunkel. Musste ich durch den Park gehen, wenn ich zu ihm will. Mhm. Und dann hat mich von hinten einer angesprungen. Angesprungen? Angesprungen, so. Er hat mich so von hinten festgehalten und mir ein Messer an die Kehle gehalten. Wie spät warst du? Kurz nach 10. Mhm. Viertel nach 10 rum. Abends, ne? Mhm. Und halt wegen diesem Messer, ich hatte ziemliche Panik. Ich habe mich halt auch nicht gewehrt. Und dann hat er mich halt nur in dieses Gebüsch reingezogen. Mhm. Ich konnte halt gar nichts machen, weil ich halt so eine Angst hatte. Mhm. Verständlicherweise, Mann, ein Messer am Hals halt. Ja, und ich habe bis jetzt auch eigentlich noch soweit keinem davon erzählt. Mhm. Meine Eltern denken, ja, ich bin auch nicht zum Arzt gegangen. Also hatte ich, dieser Mensch, dieser Mann hat dich vergewaltigt. Ja. Ja. Ich hatte halt so eine Angst, ich bin dann aber auch nicht zum Arzt gegangen. Was hast du denn direkt danach gemacht, Alexandra? Man ist doch dann völlig unter Schock und Todesangst stehen. Ich hab da erstmal nur gesessen. Ich konnte gar nichts tun in dem Moment. Ich konnte mich gar nicht bewegen. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe. Hat er eigentlich während des ganzen Vorgangs dir das Messer an den Hals gehalten? Nee, aber der hat mich an den Arm festgehalten. Mhm. Ziemlich stark. Hast du das Gesicht von dem Mann gesehen? Nicht richtig erkannt. Ich weiß nur, dass er dunkelhäutig war. Mhm. Erzähl mal weiter. Du hast dann eine ganze Weile da gesessen, wahrscheinlich wie gelähmt, ne? Und bist dann aufgestanden. Was hast du dann gemacht? Ja, und dann bin ich... Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Das ist irgendwie zum größten Teil ist der Rest danach weg. Ich bin dann irgendwie bei meinem Bekannten gelandet, wo ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe. Ich habe aber mit dem gar nicht gesprochen. Ich habe dann erstmal nur gesessen. Hat, konnte gar nichts tun. Hat der nicht gemerkt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Ja, der hat gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Der hat mich doch die ganze Zeit angesprochen. Mhm. Aber ich habe nur gesagt, lass mich, ich will jetzt nicht reden. Mhm. Weil in dem Moment, da kommt dann noch jemand an. Und denkt man einfach nur, der will jetzt auch noch irgendwas. Mhm. Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen und habe niemanden an mich rangelassen. Erst mal ein paar Tage lang. 2-3 Tage. Hat man, wenn so etwas passiert ist, nicht auch ein ganz großes Bedürfnis zu duschen, sich sauber zu machen? Ich hab eine ganze Zeit lang habe ich nur in der Badewanne gesessen. Mhm. Ich habe mehrere Stunden da in dieser Badewanne gesessen und immer nur ein warmes Wasser nachlaufen lassen. Mhm. Hattest du auch Schmerzen, körperliche Schmerzen? Ja, ich hatte an Handgelenken ziemliche Schmerzen und auch im Bauch ziemliche Schmerzen und im Unterleib. Wie lange hat eigentlich der Vorgang der Vergewaltigung gedauert? Wahrscheinlich zeitlich kannst du es gar nicht so richtig erinnern. War es schon sehr lang? Ich kann es nicht richtig einschätzen. Ich weiß nur, nach Erzählung von meinem Bekannten, dass ich um circa 2 bei dem angekommen bin. Nachts um 2 erst? Ja. Und der Überfall hat stattgefunden um 22 Uhr, sagst du, ja, ne? So kurz nach 10 war das. Mhm. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich dann noch gesessen habe. Ich habe immer nur Angst gehabt, der ist hier noch irgendwo. Mhm. Also du hast diesen Mann nicht angezeigt? Nein. Das heißt ja, unser Thema vergewaltigt und schwanger. Bist du schwanger? Ja, ich war an, ich hab, bin zum die erste Zeit lang nicht zum Arzt gegangen. Dann bin ich Anfang Januar, aufgrund, dass meine Eltern immer gesagt haben, ja, geh doch mal zum Arzt. Das bin ich dann zum Arzt gegangen. Mhm. Und mittlerweile bin ich in der 18. Woche schwanger. Du bist jetzt in der 18. Woche schwanger? Ja. Du willst das Kind bekommen? Ja, ich denke mal so, ich bin dazu erzogen worden, nicht abzutreiben. Das war für mich nie ein Thema. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das Kind behalten will, weil einerseits denke ich mir, das Kind kann nichts dafür, andererseits denke ich mir mal, dass das für ein Kind aber auch schrecklich sein muss, wenn das irgendwann mal nach dem Vater fragt und man muss ihm erzählen, dass es auf einer Vergewaltigung stand. Mhm. Als du erfahren hast im Januar, dass du schwanger bist, da war ja noch Zeit, wenn ich das jetzt mal so grob durchdenke, dass man eine Abtreibung hätte vornehmen können. Gab es... Ja, ne? Ich habe recht. Ja. Ja. In dem Moment, als der Arzt dir sagte, sie sind schwanger, hast du da doch gedacht, nein, das will ich nicht. Ich möchte das nicht in mir wachsen haben, das Produkt dieses schlimmen Vorfalls. Ja, ich habe zum ersten Moment, habe ich das gedacht. Nur ich hab, meine Mutter war mit beim Arzt. Sie weiß nicht, dass das eine Vergewaltigung war, mein Vater auch nicht. Hm. Und warum? Ja, ist ja erstmal fertig. Hm? Und meine Eltern, die waren, also meine Mutter hat, ich hatte nie einen guten Draht zu meiner Mutter und darum kann ich auch mit ihr nicht reden, aber mein Vater, der freut sich richtig. Und ist es vielleicht auch so, dass du dich nicht zu einer Abtreibung entschlossen hast, weil du das beispielsweise deinen Eltern noch gar nicht gesagt hast, was da vorgefallen ist? Weil du ja sonst auf Unverständnis stoßen würdest, wenn du sagst, ich will das abtreiben. Die würden das ja gar nicht verstehen. Warum? Ja, ich denke mal, es ist auch so eine Reaktion, weil ich würde es halt auch nicht verstehen und ich denke mal, wenn ich mit meinen Eltern darüber reden würde, sie würden mir auch nicht glauben. Hast du denn überhaupt bisher mit irgendjemandem geredet? Bis heute? Ja, ich hab's oft versucht, mit Leuten darüber zu reden. Also, man kommt halt nicht weit. Also im Klartext, ich bin jetzt der erste Mensch, dem du das erzählst. Ja, so ausführlich jetzt. Mein Freund weiß es. Du hast einen festen Freund im Moment? Ja. Dem hast du es erzählt. Das ist aber nicht der, bei dem du damals gewohnt hast. Nein. Mhm. Seit wann weiß der Freund das jetzt? Hast du es ihm sofort gesagt im Januar? Nee, da war ich ja noch gar nicht mit ihm zusammen. Ach so. Du hast ihm erzählt, also dass bin, du... Ich habe ihn im Internet kennengelernt und... Mhm. Wie lange bist du mit ihm zusammen jetzt? Oh Gott, man kann das gar nicht so richtig einschätzen. Ich meine, ich habe ihn noch nie richtig gesehen. Ach so, ihr kommuniziert nur über Chatten und Telefon oder so. Genau, im Moment noch bis zum 16. Dann fahre ich das erste Mal hin. Also ist also sehr in den Anfängen. Ne? Er weiß von der Vergewaltigung und er weiß davon, dass du schwanger bist durch die Vergewaltigung. Ja, das weiß er. Und er, weiß, er hat da kein Problem mit? Ja, ich weiß, also was heißt kein Problem damit? Ich meine, er findet das auch nicht so klasse, denke ich mir mal. Es ist auch sehr schwer einzuschätzen, wenn jemand noch nicht persönlich kennengelernt hat, wie der mit so etwas umgeht. Ne? Ja gut, ich meine, er sagt auch, dass er denkt, dass das Kind behalte, dass es nicht so gut wäre. Das hat er mir oft genug gesagt. Wie willst du denn jetzt weiter vorgehen, was deine Eltern betrifft? Willst du es ihnen vielleicht doch über kurz oder lang sagen, dass es ein Produkt... Ich meine, spätestens zur Geburt, wenn das Kind mit dunkelhäutig wird, werden sie es sowieso erfahren irgendwie. Was hast du Eltern denken, es ist von meinem Ex-Freund. Ach so. Da er weiß es. Aber Alexandra, warum hast du deinen Eltern denn nicht erzählt, dass du Opfer eines Verbrechens geworden bist? Ich hab das Gefühl, meine Eltern würden mir nicht glauben, meine Eltern würden denken, dass ich nur einfach nicht damit klarkomme, dass ich schwanger bin. Glaubst du das wirklich, dass die Eltern das denken würden? Nach der Vergangenheit denke ich mal schon, dass die mir das nicht glauben würden. Warum bist du damals nicht zur Polizei gegangen? Weil ich mich geschämt habe. Vor was hast du dich geschämt? Ich weiß nicht, ich habe mich einfach nur geschämt. Aber das ist ja Wahnsinn, ne? Du brauchst dich doch nicht schämen. Du bist doch ein Opfer. Du bist doch überfallen worden. Du hast doch gar nichts dazu beigetragen. Ja, diese Scham, die kommt dann erst später. Man denkt dann einfach, oh Gott, ja, wenn man jetzt zur Polizei geht, dann halt nachher nur wieder, ja, was hast du denn angehabt? Und dann, wenn man sagt, ja, wenn man jetzt irgendwas Falsches sagt, dann sagen die direkt wieder, ja, das ist sowieso zu aufreizend angezogen gewesen oder so. Also soweit ich das beurteilen kann, Alexander, sagen die das nicht. Und ich glaube, dass die einen sehr schnellen Blick dafür haben, ob jemand Opfer eines Verbrechens war oder gewesen ist. Dass die äußerst sorgfältig damit umgehen und sorgsam. Und das ist ja eigentlich auch unheimlich wichtig, damit man diese Schweine auch bekommt. Denn der kann das ja immer wieder machen, mit anderen Frauen auch. Ja, ich meine, ich kann ihn ja noch nicht mal mehr richtig beschreiben. Ich weiß ja nur, dass er dunkelhäutig war. Na gut, aber die Polizei hat diese Frage, jene Frage. Ich meine, es ist ja jetzt so lange auch noch nicht her. Vielleicht solltest du es dir jetzt noch mal überlegen, das zumindest zur Anzeige zu bringen. Vielleicht kannst du damit helfen, noch mehr Unheil zu verhindern. Vielleicht durch einen kleinen Hinweis, den du für unbedeutend hältst. Es kann sein, dass das für die Polizei vielleicht wichtig ist. Du wirst es deinen Eltern sagen, wenn das Kind geboren wird. Das Kind wächst jetzt in dir. Was ist das für ein Gefühl? Da wächst so ein kleines Wesen in dir, es wird jeden Tag größer und entwickelt sich. Aber die Erinnerung, wie das entstanden ist, ist für dich nur Horror und nur Todesangst. Gibt es manchmal so ein Gefühl, dass du fast einen Ekel vor dir selbst hast? Ja, manchmal habe ich das echt, aber ich denke mir dann immer wieder, dieses Lebewesen kann im Prinzip ja nichts dafür, was der Erzeuger gemacht hat. Weil ich denke mal, kein Kind kommt böse auf die Welt. Kinder werden nur böse gemacht. Und von daher, deswegen weiß ich ja auch noch nicht so genau, ob ich das Kind behalten will oder nicht. Vielleicht wäre es, das ist ja schwer natürlich und man darf das auch nicht so leichtfertig sagen, aber vielleicht wäre es vielleicht doch besser, wenn du das Kind zur Adoption freigeben würdest, damit das Kind auch vollkommen abgegrenzt ist von seiner Vergangenheit und vielleicht dann auch nie erfahren wird, was geschehen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in dir vorgeht, wenn du das Kind geboren hast und es liegt vor dir und es ist ein süßer kleiner Wurm. Andererseits hast du immer dieses Ereignis, das wirst du zeitlebens mit dir herumtragen. Ja, das werde ich auch mit mir herumtragen, wenn ich das Kind weggebe. Ja, aber vielleicht kann man, das wollte ich dir jetzt sowieso ganz dringend raten, Alexandra, da du das ja bisher alles so unterdrückt hast und mit noch niemandem gesprochen hast, dass du dir unbedingt auch jetzt in der jetzigen Phase, auch für die Entscheidung, gebe ich es frei, gebe ich es nicht frei, dass du dir da einen guten Psychologen suchst, mit dem du das besprechen kannst. Vielleicht eine Psychologin, die du magst und der du vertraust. Damit du das nicht alleine entscheidest, das kannst du doch mit deinen 17 Jahren und nach dem, was dir passiert ist, kann man das gar nicht alleine. Das hat auch mit 17 Jahren nichts zu tun, das könnten auch ältere Frauen nicht. Ne? Damit also ich habe eine Betreuerin vom Jugendamt jetzt gekriegt und die holt mich morgen Mittag ab. Und es gibt hier in Viersen eine Gruppe für Mädels von 15 bis 17, die schwanger sind. Und da wird sie mit mir mal hingehen. Aber die weiß ja auch nicht, was los ist mit dir. Nee, die weiß nicht, was los ist, aber in dieser Gruppe kann ich dann vielleicht auch mal darüber reden, weil da ist auch immer eine Psychologin dabei. Vielleicht, genau. Schon mal eine gute Idee. Ich habe auch eine ganz tolle Psychologin heute Nacht hier wieder bei mir sitzen. Das ist die Elke. Und ich möchte gerne, dass du mit der Elke auch noch ein paar Worte redest. Ja, mach was. Okay. Liebe Alexandra, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und ich finde mich hat gerade sehr, sehr berührt, der Satz, den du gesagt hast, das Kind kann ja nichts dafür und kein Kind wird böse geboren. Ich finde das eine sehr respektable Einstellung nach dem, was dir passiert ist, dass du das so sagen kannst. Manch ein Mensch hätte vielleicht nur Ekel und Hass auf das, was in ihm wächst. Also Respekt von meiner Seite aus. Danke. Leg mal bitte auf und die Elke ruft dich gleich an. Okay. Von Herzen alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Wir haben 1.37 Uhr und 43 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Uhr 38 und 40 Sekunden hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema vergewaltigt und schwanger. Und ich möchte, und habe es ja gerade auch schon mit Frauen gesprochen, ich möchte mit Frauen sprechen, die vergewaltigt wurden und dabei schwanger wurden. Was habt ihr gemacht? Tragt ihr das Kind aus? Habt ihr es ausgetragen? Habt ihr es abgetrieben? Ich möchte mit Menschen sprechen, die selbst Resultat einer Vergewaltigung sind. Und vielleicht mit einem Vergewaltiger. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei für euch. Ich bin verbunden mit Jana und Jana ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ja, Jana. Als erstes möchte ich sagen, also ich bin froh, dass ich zweimal vergewaltigt worden bin. Du bist froh, dass du zweimal vergewaltigt worden bist? Ja. Weil ich bin nämlich ein Kind aus einer Vergewaltigung. Und meine Mutter hat sich nie um mich gekümmert und ich habe da unheimlich drunter gelitten, dass ich dass ich ein Kind aus einer Vergewaltigung bin und habe dann nachher geheiratet mit 25 Jahren und habe meinem Mann das erzählt und wollte nie Kinder haben. Und mein Mann hat dann gesagt, also ohne Kinder kommt das für ihn überhaupt gar nicht in Frage. Und dann... das kann man auch nicht richtig als Vergewaltigung sehen, aber er hat das genau ausgerechnet, wann ich Kinder kriegen kann und wann nicht. Und wir haben dann zusammen geschlafen und ich habe dann, also ich bin jetzt schwanger, ich kriege jetzt am 7. April mein zweites Baby. Also du bist, das muss ich jetzt mal genau sagen, das war jetzt kein, du bist nicht überfallen worden irgendwo im Wald. Nein. Auf der Straße, sondern du bist von deinem Mann mehr oder weniger zum Verkehr gezwungen worden. Weil er den Zeitpunkt für gut erachtet hat, dass daraus eine Schwangerschaft entstehen könnte. Ist das richtig so? Ja, das ist richtig so, aber nicht irgendwie mit Gewalt oder sonst was, sondern einfach, er hat mich verführt. Gut, dann wollen wir vielleicht auch nicht den Begriff Vergewaltigung gebrauchen. Ja, da hast du auch recht. Ne? Also Vergewaltigung ist ja nun was wirklich sehr Schlimmes, wo Menschen, Frauen Todesängste ausstehen und aber er wusste ganz genau, ich will keine Kinder haben. Aber der Geschlechtsverkehr ist gewaltfrei gelaufen und freiwillig von deiner Seite auch gelaufen. Mehr oder weniger. Also ich wollte es nicht. Ich habe ihm gesagt, also wir dürfen heute nicht zusammen schlafen. Und er hat es also wirklich drauf angelegt und hat nachher auch also wirklich mich genommen, kann man so sagen. Hast du dich gewehrt? Ich habe gesagt, also komm, lass uns von dem Kondom nehmen und so. Und er sagte, ja, das machen wir und ich pass auf. Und er hat aber nicht aufgepasst und naja, und dann wurde ich schwanger. Das war das erste Mal vor 5 Jahren. Dann daraus ist halt auch ein Kind entstanden? Daraus ist ein Kind entstanden, ja. Dass du heute lieb hast oder über das du dich ärgerst, dass es da ist? Nein, ich habe das total lieb, aber ich habe vorher gedacht, ich könnte das Kind nie lieb haben. Und das ist und das ist ein zweites Mal dann, dieser Vorgang ist ein zweites Mal passiert nochmal zwischen dir und deinem Mann. Ja, weil er meine Vorgeschichte wusste. Ich wollte nie Kinder haben. Ich wollte nie Kinder haben, weil ich das ein Kind nie. Nein, ich meine, das ist ein zweites Mal. Das ist dann ein zweites Mal passiert und dann bist du wieder schwanger geworden. Dann bin ich wieder schwanger geworden. Wann war das zweite Mal? Ja, das ist jetzt. Ich kriege am 7. April mein zweites Baby, also ist der Termin. Am 7. April? Also du bist hochschwanger im Moment. Ja. Ja. Und das beim zweiten Mal war ganz genauso, dass du gesagt hast, ich will nicht. Aber warum hast du beim zweiten Mal wieder gesagt, ich will nicht, nachdem beim ersten Mal es doch dann so verlaufen ist, dass du glücklich warst, dass das Kind da ist und du das Kind lieb hast? Weil ich Angst habe, dass ich mein Kind nicht lieben kann, weil meine Mutter mich nie geliebt hat. Aber du kannst dein erstes Kind doch schon lieben. Das habe ich über alles lieb. Und warum hast du Bedenken, dass du dein zweites Kind vielleicht nicht so lieb haben könntest? Ja, weil meine Mutter, also die ist vergewaltigt worden, als sie 20 war ungefähr. Und dann musste die mit mir, also nach Bayern und hat mich dann ausgetragen, ganz heimlich. Ich bin bei meiner Tante groß geworden und habe meine Tante als Mutter angesehen. Und als ich 10 war, habe ich erfahren, dass ich aus einer Vergewaltigung entstanden bin. Und dann hieß es dann also, dass meine Mutter also mit jedem so rumgemacht hat und so. Und dass es kein Wunder ist, dass ich entstanden bin. Und das war so schrecklich für mich. Und da habe ich für mich entschieden, dass ich niemals Kinder kriege. Ja, kann ich gut verstehen. Ich kann es auch verstehen für die Zeit, als du noch kein Kind hattest. Aber nun hast du ein Kind und hast eine andere Erfahrung gemacht. Und du sagst ja, dass du das Kind sehr liebst. Meine Frage war ja, warum du Sorge hast, dass du das zweite Kind nicht lieben könntest, so wie du das erste liebst. Ja, weil ich dazu gezwungen werde, dieses Kind zu kriegen. Eigentlich wolltest du das wieder nicht haben. Nee, wollte ich nicht, aber als es dann soweit war und der Arzt sagte, ja, Sie sind schwanger, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Auch beim zweiten Mal jetzt? Ja, ich dachte, was machst du, wenn du dieses Kind nicht lieb hast, wenn du... Aber Jana, mein Mann sagt, das ist die beste Therapie für mich. Jana, wie alt warst du, als du erfahren hast, dass du Resultat einer Vergewaltigung bist? 10 Jahre. Wer hat dir das erzählt? Meine Tante. Die Tante. Hast du das, versteht man mit 10 Jahren, was das bedeutet, Vergewaltigung? Nein, weil ich immer dachte, meine Tante ist meine Mutter. Obwohl meine Mutter, die kam ja immer und hat mich besucht und... Aber die hat nie irgendwie, dass sie mich lieb gehabt hat oder so. Die brachte zwar megamäßige Geschenke mit und alles, aber... Hast du das denn verstanden mit 10 Jahren, was das bedeutet? Vergewaltigt, wenn eine Frau vergewaltigt wurde und dann ein Kind daraus entsteht? Ja, meine Tante, die hat mir das ja schon mit 6, 7 Jahren erklärt, was das ist und dass ich mich mit keinem einlassen soll, mit keinem mitgehen soll. Die hat das mit 6, 7 Jahren so generell erklärt, was eine Vergewaltigung ist und mit 10 Jahren hat sie dir gesagt, dass du Produkt einer Vergewaltigung bist. Ja, und die hat immer gesagt, alle Männer sind schlecht, weil sie war auch alleinerziehend, also alleine, hatte keinen Mann und... Weißt du was über, genaueres über die Vergewaltigung deiner Mutter? Ja, dass da 2, 3 Männer dran beteiligt waren, die aber so irgendwie so ein Tanztee hieß das damals, glaube ich, oder Tanzcafé oder so, das war ja noch nicht Disco. Und, ist das danach passiert dann, nach diesem Tanztee? Ja, sie wollte wohl nach Hause gehen und dann ist sie wohl vergewaltigt worden. Man sagt mir ja auch nichts. Also du weißt nichts Näheres. Es sind drei Männer beteiligt gewesen. Und zwei oder drei, das weiß ich nicht genau. Und das ist draußen passiert, dann irgendwo in auf der Wiese, im Gebüsch oder? Das weiß ich auch weißt nicht. Du alles da sagt mir keiner was. Hast du, lebt deine Mutter noch? Deine leibliche Mutter? Für mich nicht. Das heißt, du hast keinen Kontakt zu ihr? Sie lebt zwar noch, aber für mich nicht. Du hast keinen Kontakt zu ihr? Nein. Weil ich kann das nicht verstehen. Ich habe jetzt selber ein Kind zur Welt gebracht, also vor 5 Jahren, und ich liebe dieses Kind, wie man sowas weggeben kann. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Denn die war damals ja nicht 14 oder 15, die war 20 oder 21, weiß ich gar nicht genau. Aber kann man das denn nicht vielleicht doch verstehen, wenn man so etwas mitgemacht hat als Frau, dass man das Kind nicht akzeptiert, dass man dennoch versucht, für dieses Kind etwas Gutes zu wollen und sagt, okay, ich gib's wie in deinem Fall jetzt der Tante, damit das Mädchen zumindest gut und mit Liebe aufwächst. Ist das denn nicht eigentlich ganz okay? Besser, als wenn sie dich behalten hätte und dich schlecht behandelt hätte? Na, weiß ich nicht. Mutter ist Mutter, ne? Ja, aber das ist, glaube ich, in dem Fall nicht so ganz einfach zu sagen. Also, ich hatte schon ich habe auch wirklich Verständnis für Frauen, die sagen, nein, aber... Wenn man Kind ich bin doch selber im guten Elternhaus groß geworden. Ich kenne deine Bücher und alles. Und da kannst du das so sagen, aber wenn es dich selber betrifft, dann bist du ganz anders. Na klar, klar. Wir haben ja gerade... Wie mein Fünfjähriger aufwächst, mit Liebe, Geborgenheit, alles, was er braucht, und das habe ich nie gehabt. Ich habe gerade mit der Alexandra, du hast das ja mitgehört, das Gespräch, was ich vor dir geführt habe, das Mädel ist ja im Moment schwanger durch eine Vergewaltigung. Und da überlegt man, oder hat überlegt, oder Menschen, Frauen überlegen, ob man die Kinder abtreibt. Welche Einstellung hast du denn dazu? Also ich hätte gesagt, also sie weiß es ja schon vorher, wenn sie das Kind nicht haben wollte, dann hätte sie es abtreiben sollen. Aber sie will es ja. Und deswegen hat sie die Zeit verstrichen. Also es ist mein... Wobei, es ist ja sehr schwierig für dich, du bist ja selbst Kind einer Vergewaltigung, und man dann sagt, eigentlich sollte man vielleicht so ein Kind abtreiben. Ist sehr schwieriger Fall, ne? Nee, aber sie will das Kind ja. Das hat sie ja gerade irgendwie, dass sie so erzogen ist, und sie will das Kind ja, und das ist doch auch ganz in Ordnung. Lass mich nochmal auf deine Mutter zurückkommen. Die hat damals auch keine Anzeige erstattet gegen diese Männer? Nee, ich denke, dass sie die wohl gekannt hat und dass sie sich, also, dass sie das drauf ankommen lassen hat, denke ich mal. Wie drauf ankommen lassen? Weiß ich nicht, also... Wenn ich das manchmal so höre und so, dass ich meine, wenn ich jetzt rausgehe, wenn ich jetzt mehr schwanger bin und ich gehe raus, ich würde doch nicht mit drei Männern irgendwo im Park gehen oder sonst was. Verstehe ich nicht. Also du meinst, dass sie es sogar herbeigeführt hat, dass es dazu gekommen ist? Ja, das denke ich. Aber das ist aber auch sehr, sehr schlimm. Das darf man, glaube ich, nicht so leichtfertig sagen. Weil da tut man wirklich sehr, sehr vielen Opfern, Frauen, Opfern Unrecht, die vergewaltigt wurden. Wenn man denen sagt, naja, letztendlich haben die es ja auch, wie gesagt, kurze Röckchen oder so etwas, die haben es nicht anders gewollt. Naja, aber wenn ich dir das mal so sage, wenn ich jetzt losgehe in eine Diskothek, ja, und ich meine, ich kann mich auch so anziehen, kurzes Röckchen, kurzes Oberteil, geh los, mach Männer an, geh dann raus und die kommen hinterher und ich sage nur, ja, kommt mal mit auf den Kaffee oder was. Also naja, lass uns da mal nicht weiter spekulieren, weil wir gar nicht wissen, was damals vorgefallen ist. Und es ist vielleicht auch verständlich, dass du so emotional reagierst, weil du auch einen Hass auf deine Mutter hast, ne? Ja. Kann man so sagen, ne? Ein Hass. Ja. Das heißt, du weißt natürlich auch, hast nie erfahren, du wirst es auch nie erfahren, wer dein leiblicher Vater ist. Ich glaube nicht. Obwohl meine Mutter das garantiert weiß. Also das denke ich schon. Bist du denn wirklich dann in Liebe aufgewachsen bei deiner Tante? Ist das ein gutes... Auch das nicht? Nein. Was hat da nicht gestimmt? Ich habe immer nur gehört, du bist schlecht, genauso schlecht wie deine Mutter. Und wenn du so weitermachst, endest du wie deine Mutter. Und dann bin ich mit, ich glaube mit 16 oder 17 bin ich abgehauen. Und... ja, jetzt habe ich ja also fast mein zweites Kind. Und jetzt geht es mir erst richtig gut. Und ich denke, dass ich froh drüber sein kann. Aber so ganz richtig ja nicht, wie du mir gerade erzählt hast, dass du jetzt immer noch Sorgen hast, ob du das Kind lieben kannst. Da sind ja auch seltsame Dinge vorgefallen zwischen dir und deinem Mann. Hast du denn irgendwann auch mal, warst du mal bei einem Arzt, bei einem Therapeuten, bei einem Psychiater, hast du dich behandeln lassen? Nein. Das nicht? Hast du mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht ein ganz guter Weg wäre? Jetzt auch da habe ich noch nie dran gedacht. Aber ich denke, das war richtig so, weil ich dadurch, dass ich meine Kinder, also das eine ja gekriegt habe und das andere kriege ich ja jetzt bald, das dadurch geht es mir ja viel besser. Ich meine, mein Mann ist ja auch so einer, der will immer bestimmen und so. Nimmst du deinen Mann das eigentlich übel, dass er dich so ein bisschen oder mehr oder weniger gezwungen hat, genau in der Zeit mit dir zu schlafen? Der hat sich das ja richtig ausgerechnet, ne? Nimmst du ihm das übel, dass er dich doch auch irgendwie gezwungen. Das war jetzt keine gewalttätige Aktion, aber wenn du frei hättest entscheiden können, du hättest es ja nicht gemacht, ne? Hätte ich nicht gemacht. Ja, ne? Also nimmst du es ihm übel, dass er das so erzwungen hat? Na, wenn ich mein Kind sehe, dann nicht, ne? Also dann nicht, aber andersrum, ich wollte keine Kinder. Mhm. Ich wollte gar keine Kinder. Mhm. Aber vielleicht hat er mich dadurch irgendwie zur Vernunft gebracht, ne? Jetzt ist der Geburtstermin anberaumt für 7. April, ne? Wie sagst du? Ja. Das ist ja gar nicht mehr lange hin. Nee. Und du hast ein bisschen Sorge, dass du dieses Kind nicht lieben wirst können, obwohl du eine gute Erfahrung mit dem ersten Kind gemacht hast. Ich möchte auch gerne, Jana, vielleicht jetzt ein einziges Mal oder vielleicht entsteht da noch ein bisschen was raus, dass du auch mit meiner Psychologin jetzt noch mal ein paar Wochen redest. Ja. Dass sie dir vielleicht so ein bisschen auch die Angst nehmen kann und dich vielleicht auch noch so ein bisschen aufbauen kann. Ja. Das kann ja nicht schaden, versuch's doch mal. Ja, okay. Du bist ein bisschen skeptisch. Ja, so ein bisschen, ja. Aber das ist eine Frau, die mein hundertprozentiges Vertrauen genießt und es ist ja am Telefon und du kannst eigentlich nur davon profitieren. Und wenn du nicht weitersprechen möchtest, sagst du es ganz einfach und dann wird das Gespräch beendet. Mhm. Ja? Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, eine gute Geburt und ein wirklich gesundes Kind und viel Liebe. Mhm. Du legst auf und wir rufen dich gleich zurück. Ja, okay. Alles Gute, Jana. Gut, tschüss. Auf Wiederhören. Kira, 25 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Kira. Ja, also bei mir ist das Problem, ich bin selber vergewaltigt worden. Und zwar von meinem Stiefvater, 13 Jahre lang. Also der Missbrauch fing mit 8 an. Die erste Vergewaltigung war mit 9. Und war dann mit 16 von ihm schwanger. Und er hat das Kind im wahrsten Sinne des Wortes umgebracht. Mit 16 warst du von ihm schwanger? Bist du über Jahre missbraucht worden von ihm? Ja, genau. Also genau von meinem 18. bis 21. Lebensjahr, 13 Jahre lang. Hat deine Mutter das mitbekommen? Ich habe das erste Mal selber drüber geredet, wo ich 18 war. Also habe eigentlich 10 Jahre lang nichts gesagt und sie glaubt mir bis heute nicht. Und glaubst du ihr, dass sie das damals nicht mitgekriegt hat in der familiären Situation? Nein, ich glaube es aus dem Grund nicht, weil ich eine Situation gehabt, das war Muttertag, da habe ich sie besucht und da hat er mich wieder versucht zu vergewaltigen und sie ist daraufhin ins Zimmer gekommen und hat ihn runtergezogen mit den Worten, packst du sie nochmal an, lass ich mich scheiden. Und 2 Wochen später war ich wieder da, da hat sie mir dann gesagt, dass er ihr gesagt hätte, dass ich ihn verführt hätte und das glaubt sie. Also sie glaubt ihm. Wie alt warst du da? Da war ich 18. Als das passiert ist, als sie euch erwischt hat. Ja, da war ich 18. Aber das war kurz, nachdem ich ausgezogen bin. Ach, das ging dann noch weiter mit dem Mann und dir. Du hast gerade gesagt, bis 16 war das nur. Nee, das war 13 Jahre lang insgesamt. Ach so, du warst mit 16 schwanger und das ging dann noch weiter. Ja, genau, bis zu meinem 21. Lebensjahr. Bis zum 21. Lebensjahr. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist ja unglaublich. Jetzt erzähl mir mal von der Schwangerschaft, mit 16 Jahren schwanger. Was hat er dann gemacht, als er mitbekam oder du wusstest dann auch, als du wusstest, dass du schwanger bist? Also ich habe erfahren, dass ich schwanger bin, da war ich in der 7. Woche. Und den einen Abend wollte er mich dann wieder vergewaltigen und ich habe ihm dann halt vom Kopf geknallt, dass ich von ihm schwanger bin. Und erst daraufhin, während dieser Vergewaltigung, also kurz bevor die Halte stattgefunden hat, ist er daraufhin nur aufgestanden ist in die Küche. Hat ein langes Brotmesser rausgeholt und kam wieder und hat mir dieses Brotmesser im Vaginalbereich gejagt. Mit der Klinge? Ja. Ja, dann musst du doch schwerst verletzt gewesen sein. Ja, also ich bin dann so, in Anführungsstrichen, gnädigerweise hat er dann noch einen Krankenwagen gerufen. Ich bin dann noch ins Krankenhaus gekommen, auch Notoperation und alles. Und ich habe dann hinterher, weil ich von meiner Seite eigentlich immer einen Kinderwunsch hatte, und ich habe dann hinterher von der Ärztin erfahren, wenn ich Glück habe, kann ich noch Kinder bekommen und wenn nicht, dann nicht. Also bei dieser Aktion hast du natürlich das damalige Kind verloren. Ja. Aber spätestens nach diesem gewalttätigen Eingriff, du hättest ja sterben können dabei. Ja, denke ich auch. Also diese Vorstellung, allein mit einem Brotmesser, schaudert es einem ja nur. Du hättest ja wirklich dabei sterben können. Dann bist du wieder zurück in die Familie gegangen? Ja, also ich bin dann zurückgekommen und ich muss sagen, ich hatte dann auch mit dem Jugendamt geredet, weil das Jugendamt war dann auch, wo ich 8 war, damals bei uns, weil meine Eltern mich auch ziemlich oft geschlagen haben, dass ich halt auf Intensivstation lag und um mein Leben gekämpft habe im Endeffekt. Und wo ich 18 war, wo ich dann das erste Mal drüber geredet hatte, da hieß es vom Jugendamt dann nur, ob ich sie noch kennen würde. Ich so, nee. Und dann sagte die vom Jugendamt halt nur, dass sie vor 10 Jahren, wo ich 8 war, schon mal bei uns gewesen wäre und dass der Verdacht auf Missbrauch halt schon da war und dass sie mich aber aus der Familie nicht rausholen konnte. Aber nochmal auf diesen Fall mit dem Krankenhaus. Was haben mit dem Brotmesser? Was haben die denn im Krankenhaus gedacht, was da passiert ist? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass mein Stiefvater und meine Mutter mit denen geredet hat, aber was die genau erzählt haben, was war, weiß ich nicht. Also ich selber habe nie drüber geredet. Also ich habe nie irgendwie erzählt, was war. Die im Krankenhaus haben keinen Verdacht geschöpft und du hast denen im Krankenhaus im Alter von 16 Jahren auch nichts gesagt. Du bist wieder zurück in die Hölle gegangen danach. Ja. Wie groß war diese Familie? Der Stiefvater, deine Mutter, du, wer noch? 2 Schwestern. Hat er das mit denen auch gemacht? Nein, gar nicht. Also ich war die Einzige. Wieso hast du das denn bis zu deinem 21. Lebensjahr über dich ergehen lassen? Also ich bin mit 18 bin ich zu Hause ausgezogen und habe dann aber, weil dann immer so Sprüche kamen, ja, wir haben uns geändert und wir lieben dich doch und so. Und dann bin ich halt zwar nie wieder ganz zurückgezogen, aber ich habe sie dann zwischendurch doch mal besucht, ne? Und während ich dann mal ein paar Tage da war und die besucht habe, ist derzeit das dann weitergelaufen. Aber warum hast du die denn überhaupt dann noch besucht, wenn du sowas erlitten hast, so viele Jahre? Ja, ich weiß heute, also vor allem seit einem Jahr weiß ich, dass es ein verdammt großer Fehler war. Aber ich könnte mir wiederum anders vorstellen, es lässt sich jetzt leicht vielleicht sogar einen Vorwurf formulieren, wie kannst du da hingehen? Aber wenn man von seinem 8. Lebensjahr an so etwas durchgemacht hat, ist man vielleicht innerlich sowas von zerstört, dass man gar keine Kriterien mehr so hat, wie man sich da richtig verhalten soll. Wie oft hat er dich denn monatlich oder wöchentlich missbraucht, als du Kind warst? Also wo ich Kind war, jeden Tag. Also jeden Tag, wenn meine Mutter arbeiten war. Weil er war halt zu Hause und sie war dann halt arbeiten und dann, weil sie hatte halt abends, also sie hat so Kurse gegeben und die waren halt immer abends, dass sie dann, also die fing so 7:30, 8 fing die dann an, je nachdem welcher Stadt das war und sie war dann nachts um 2 Uhr wieder zu Hause und in der Zeit lief das dann. Das ist ja unvorstellbar. Das heißt, in diesen 13 Jahren, die Zahl mag man sich gar nicht vor Augen halten, wie viel Mal das passiert ist. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt einen Sohn von knapp 3 Jahren. Und dieses Kind wurde mir letztes Jahr aufgrund von Lügen letztes Jahr im April weggenommen. Und dieses Kind lebt heute bei meinen Eltern. Und ich habe panische Angst um dieses Kind. Dieses Kind lebt bei diesen Eltern? Lebt bei meinen Eltern, ja. Warum zeigst du denn diesen Stiefvater nicht an? Weil eine Psychologe mir damals von abgeraten hat. Warum? Ich habe mehrere Selbstmordversuche hinter mir und halt mit Rasierklingen Arme, Beine aufgeschnitten und so. Und ich mache es jetzt seit 2 Jahren, also eigentlich nicht mehr. Zwischendurch mache ich es noch. Und ich bin völlig fassungslos, was für ein Schicksal, das ist ja... Ja, und das Gutachten ist jetzt halt fertig und das Gutachten hat ergeben, dass das Kind in der Pflegefamilie soll, also von meinen Eltern weg, aber dass meine Eltern das Kind regelmäßig besuchen dürfen, also das Kind auch mal Wochenende zu sich holen dürfen. Wer ist denn der Vater des Kindes eigentlich? Mein Ex-Freund. Dein Ex-Freund. Konntest du denn mit diesem Ex-Freund überhaupt eine Sexualität leben oder genießen? Ich kann es mittlerweile, ja. Ich habe zwar Situationen, wo ich wirklich da mittendrin aufhöre und auch nachts Albträume, wo ich wirklich nur am Schreien, am Heulen bin. Kira, ich muss leider ganz abrupt jetzt dazwischen gehen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, ja? Alles klar. Alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. In der Technik heute Nacht Leo Scholten. Wir sind morgen um 1 wieder da. Schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.